1. Der Herr sprach zu Mose und gab ihm folgende Anweisungen. 2. Du sollst zwei Trompeten aus getriebenem Silber anfertigen, die dazu dienen sollen, die Gemmen zu versammeln und den Aufbruch der Lager zu signalisieren. 3. Wenn beide Trompeten geblasen werden, soll sich die gesamte Gemmen am Eingang des Offenbarungszeltes bei dir versammeln. 4. Wird jedoch nur ein Trompet geblasen, so sollen sich lediglich die Fürsten und Stammesoberhäupter Israels bei dir einfinden. 5. Wenn einen Alarmstoss gibt, sollen die Lager, die im Osten stationiert sind, ihren Aufbruch beginnen. 6. Beim zweiten Alarmstoss sollen die Lager im Süden aufbrechen, ein solcher Alarmstoss ist immer dann zu geben, wenn die Lager sich in Bewegung setzen sollen. 7. Am die Gemmen zu versammeln, sollt jedoch einen einfachen Ton blasen und keinen Alarmstoss geben. 8. Die Son Aarons, die Priester, sollen dies Trompeten blasen und Eierverwendung soll für Ukundion nachkommen ein Uige Verpflichtung darstellen. 9. Wenn in eurem Land in einen Krieg mit einem bedrängenden Feind geratet und die Trompeten blast, wird der Herr, euer Gott, sich in Ukerinnen und Uke von euren Feinden erretten. 10. Ebenso Solter in euren Freudentagen, Festen und Neumenden die Trompeten bei euren Brand und Heilsopfen blasen, damit sie euch vor eurem Gott in Nediges Gedenken bringen, denn ich bin der Herr, euer Gott. 11. Im zweiten Jahr, am 20. Tag des zweiten Monats, erhob sich die Wolkuber der Stiftschat. 12. Daraufhin brachen die Israeliten Jordnet aus der Wüste Sinai auf, und die Wolkli sich schließlich in der Wüste Paran nieder. 13. Dies war erster Aufbruch, der Gemmes dem Befehl des Herrn durch Mose erfolgt. 14. Zu ist brach das Banner des Lagers der Son Judas auf, Jordnet nach ihren Abteilungen, Anführer war Nahasen, der Sohn Amminadabs. 15. Das hier des Stams Issachar Word von Nethaneel, dem Sohn Zuas, befehligt. 16. Und das hier des Stams Sebulon von Eliab, dem Sohn Helens. 17. Nachdem die Stiftschat abgebaut worden war, brachen die Son Gershens und die Son Meroris auf, dasie für den Transport der Stiftschat zuständig waren. 18. Danach brach das Banner des Lagers Rubens auf, ebenfalls Jordnet nach ihren Abteilungen, Anführer war Eliza, der Sohn Siders. 19. Das hier des Stamm Simeon Word von Shalumiel, dem Sohn Zuriskadeus, befehligt. 20. Und das hier des Stamms Gad von El-Jassaph, dem Sohn Degels. 21. Anschließend brachen die Kehatite auf, die Heiligen Gerät Trugen, die Stiftschat wo jedoch bereits wieder aufgebaut, bever sie eintreffen. 22. Danach brach das Banner des Lagers der Son Ephraims auf, Jordnet nach ihren Abteilungen, Anführer war Eliskama, der Sohn Amihads. 23. Das hier des Stamms Manus Word von Gamaliel, dem Sohn Pedersus, befehligt. 24. Und das hier des Stamms Benjamin von Abaddon, dem Sohn Gideonis. 25. Zuletzt brach das Banner des Lagers der Son Dan auf, whilst den Abschluss aller Lager bildet, ebenfalls Jordnet nach ihren Abteilungen, Anführer war Ahisa, der Sohn Amiskade. 26. Das hier des Stamms Asher Word von Pagel, dem Sohn Akrans, befehligt. 27. Und das hier des Stamms Naphtali von Ahira, dem Sohn Enans. 28. Dies war die Festgelegte Reihenfolge, in der die Israeliten, Jordnet nach ihren Abteilungen, aufbrechen. 29. Mos sprach zu Hobab, dem Sohn Regels, dem Midianiter und seinem Schwiegerweiter, wo brechen nun zu dem Ort auf, den der Herr uns verheißen hat, in uns zu geben. Begleit uns, und wo wer den dich reichlich belohnen, den der Herr hat den Israeliten großes Wohlergehen zugesagt. 30. Hobab erwidet jedoch, ich mochte nicht mit euch ziehen, sondern zu meiner Heimat und meiner Verwandtschaft zurückkehren. 31. Mose bat in der Orf in eindringlich, bitte verlass uns nicht, du kennst die geeigneten Lagerplatz in der Wüste und contest uns als Wertvoller Wegweiser dienen. 32. Wenn du uns begleitest und wir all das gut empfangen, womit der Herr uns beschenken wird, dann werden wir dich darin teilhaben lassen. 33. SIE Zogen vom Berg des Herrn Drie Tagesreisen Wheat, die Bundeslade des Herrn Zog Ihnen Debi Drie Tagesreisen Voraus, einen geeigneten Lagerplatz für SIE Ausfindig zu machen. 34. Die Wulk des Herrn Schwebte Tagsüber über Ihnen, sobald SIE das Lager verließen. 35. Wenn die Lade sich in Bewegung setzte, betit Mos, erheb dich, Herr, damit den Feindes erstreut werden und den Widersacker vor dir fliehen. 36. Und wenn SIE ihren Lagerplatz erreicht, sprach er, Kerry Zurück, Herr, zu den unzahligen Tausenden Israels.